Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein heutiger Vortrag zum Thema Kapitalismus fällt etwas aus dem Rahmen heraus, den ich mir seit Jahrzehnten bei meiner politischen Aufklärungsarbeit gesteckt habe. Natürlich ist dies auch ein politisches Thema, ja sogar ein hochpolitisches Thema, ein ausgesprochen wichtiges Thema, das sowohl die Wirtschaftspolitik, die Finanz- und Arbeitsmarktpolitik und überhaupt alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Miteinanders zutiefst berührt. Soweit das möglich ist, möchte ich mich mit dieser Materie möglichst ohne persönliche Voreingenommenheit befassen. Das heißt im Klartext, dass ich jegliche Schwarz-Weiß-Malerei, ob aus linker, rechter oder aus der liberalistischen Sicht, vermeiden möchte. Zunächst einmal sollten wir wissen, von was wir reden, wenn wir von Kapitalismus sprechen, weil dieser Begriff ja spätestens mit dem marxistischen Kommunismus seine Unschuld verloren hatte und seither rund um den Erdball, also etwas wie ein verdammenswürdiges Unwort, gehandelt wird. Der Begriff Kapitalismus wurde in Deutschland übrigens nicht von Karl Marx und auch nicht von Friedrich Engels geprägt, wie sicher viele glauben mögen, sondern erst ein halbes Jahrhundert nach deren Wirken, und zwar von den Sozialwissenschaftlern Werner Sombart und Max Weber, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Jahre 1902 und 1904 haben diese beiden Sozialwissenschaftler zum ersten Mal diesen Begriff zu Papier gebracht. Wie gesagt, kommt das Wort Kapitalismus bei Marx und Engels in keiner Schrift vor, obwohl das Hauptwerk von Karl Marx ja immerhin überschrieben ist mit »Das Kapital«. Und obwohl die beiden Väter des Marxismus sehr wohl hier und da von kapitalistischer Produktionsweise schreiben. Kapitalismus als realistische Zustandsbeschreibung der politischen Ökonomie dürfen wir eigentlich aber rückschauend bereits den gesamten Zeitraum seit dem Übergang vom späten Mittelalter zur Neuzeit, somit durchaus schon die letzten 500 oder 400 Jahre, deuten. Und dieser Begriff steht dann zunächst einmal ganz wertneutral für die freie Entfaltungsmöglichkeit der menschlichen Individuen, nachdem die althergebrachten Abhängigkeiten und Feudalordnungen mehr und mehr verschwanden. Die Möglichkeiten einer freien, handwerklichen oder auch anderweitigen Betätigung haben dann ganz zwangsläufig oder besser folgerichtig auch zu einer natürlichen Auslese der geschicktesten und fleißigsten geführt. Und über wenige Generationen sind dann, man könnte sagen, nach unumstößlichen Naturgesetzen, gesellschaftliche Strukturen entstanden, welche die unterschiedlichen Erfolge und Wohlstandsgrade widerspiegelten. Das Streben nach Wohlstand, Ansehen und auch nach dem Herausgehobensein aus der grauen Masse der Bedeutungslosen ist letztlich ein völlig normaler, natürlicher, in unseren menschlichen Genen verankerter Wesenszug des Homo sapiens. Und dieser Wesenszug ist ja an sich auch nichts Negatives, sondern sogar die Haupttriebfeder des menschlichen Fortschritts überhaupt. Ohne diese natürliche Anlage wäre die Gattung Mensch schon in einem frühen Entwicklungsstadium stecken geblieben. Wir können diese naturgewollte Fortentwicklung durchaus vergleichen mit dem Streben der Pflanzen nach dem Sonnenlicht. Und auch hier erleben wir ganz auffallend, wie bestimmte Pflanzen von größeren und gesünderen überwuchert, verdrängt oder zu einem Schattendasein verdammt werden. In der Tierwelt ist das Gesetz des Stärkeren und das damit verbundene Ausleseprinzip unbestritten und zweifellos auch so gewollt. Was hat dies alles mit meinem heutigen Vortragsthema zu tun? Will ich vielleicht mit dem bisher Gesagten das Recht des Stärkeren verteidigen? Oder damit, im übertragenen Sinne, auch das Recht der Mächtigen, das Recht, gar ein Vorrecht, der Reichen, der Besitzenden, ja, der Kapitalisten. Nein, das genaue Gegenteil ist meine Absicht. Weil wir Menschen unter den bekannten Lebewesen wohl die einzigen sind, die über die Triebsteuerung hinaus mit Seele und Verstand ausgerüstet sind. Lebewesen also, die auch bewusst die zeitliche Begrenztheit unseres Daseins bei der Lebensplanung berücksichtigen. Darum hat sich für uns Menschen im Laufe der Evolution im Gegensatz zu den anderen Lebewesen auch noch eine allgemein verbindliche moralische Komponente herausgebildet. Spätestens während der sogenannten industriellen Revolution im 19. Jahrhundert und danach bis heute hat sich allerdings gezeigt, dass diese Werte Menschlichkeit und Gerechtigkeit bei den einzelnen Menschen, vielleicht auch bei den verschiedenen Völkern, unterschiedlich stark ausgeprägt sind. So sehr wir das allgemeine Streben nach Verbesserung der Lebensverhältnisse, somit auch eine gewisse Selbstbereicherung als ausgesprochen effektiven Motor des Fortschritts anerkennen wollen, weil dieser Motor ja auch die weniger Kreativen in der Entwicklung mitreißt und begünstigt. So sehr müssen wir allerdings die Maßlosigkeit gewisser Kreise anprangern und, wie ich meine, auch bekämpfen. Diese Maßlosigkeit, diese uferlose Gier nach Selbstbereicherung auf Kosten anderer, ja diese hemmungslose Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und auch der Bodenschätze, mit dem Ziel, die Gewinne solcher Operationen einer kleinen Gruppe mächtiger Kapitalisten zuzuführen und deren Macht über Menschen und Institutionen kontinuierlich auszubauen. Diese zutiefst ungerechte Fehlentwicklung ist spätestens mit dem Ersten Weltkrieg rund um den Erdball zum massenmörderischen Antrieb satanischer Zerstörungswut ausgeartet. An dieser Stelle müssen wir deshalb das kapitalistische System, den Kapitalismus in seiner hässlichen Fratze und die emsigsten Verfechter einer solchen Ordnung als die Hauptschuldigen an den Kriegen, Bürgerkriegen und kolonialen Ausbeuterexzessen der letzten 200 Jahre anprangern. Wenn Kapitalismus in der Wissenschaft als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung definiert wird, bei der Privateigner die Herren sind, sowohl über die Bodenschätze als auch über die Produktionsmittel, sowohl über die Finanzwelt als auch über die Meinungs- und Medienkartelle, dann müssen wir dem entgegenhalten, dass genau dies ja des Übels Kern ist. Da hilft es auch nichts, wenn man hier bei uns in Deutschland statt des negativ belegten Begriffs Kapitalismus von freier Marktwirtschaft oder noch humaner von sozialer Marktwirtschaft spricht. Ganz sicher ist es so, dass wir in Deutschland dank der Bismarckschen Sozialgesetzgebung und dank der großartigen Errungenschaften einer sozialen Volksgemeinschaft nach 1933 nicht annähernd solche Ungerechtigkeiten und Verelendungspraktiken kennen, wie zum Beispiel in den USA. Aber jeder, der offenen Auges unseren politischen Alltag begleitet, kann sehen, dass sich auch hier bei uns von Jahr zu Jahr mehr amerikanische Verhältnisse einschleichen. Und er kann sehen, dass die Schere zwischen den Wohlhabenden und der großen Masse der anderen immer weiter auseinandergeht. Weil im Kapitalismus bzw. in der freien Marktwirtschaft die Gesetze des Marktes regieren, weil sich das freie Spiel der Kräfte austoben darf, kann dieses Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell niemals zu einer gerechten und allgemein beglückenden Ordnung führen. Immer werden es die Stärkeren, die Reicheren, auch die Skrupellosesten sein, die den Ton angeben. Sie werden mit Ihrem Geld dafür sorgen, dass auch in der Politik alles so geregelt wird, dass Ihre Macht, Ihr Reichtum und Einfluss unangetastet bleiben, ja kontinuierlich ausgebaut werden. Von Amschel Rothschild, der eigentlich ja Amschel Mayer heißt, dem Begründer der weltweit agierenden Rothschild-Dynastie, stammt der Satz: Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer dann die Gesetze macht. Und auch sein Glaubensbruder Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der USA, formulierte es ähnlich: Wenn man die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert man die Welt. Zitat Ende. Es ist natürlich reiner Zufall, dass diese beiden Herren der gleichen Religionsgemeinschaft angehören. Oder ist es vielleicht kein Zufall? Diese Frage öffentlich zu stellen, kann einen heute allerdings im wahrsten Sinne des Wortes in Teufels Küche bringen. Denn die Herren Paul Spiegel und Michel Friedmann lauern geradezu auf jede Gelegenheit, eine sogenannte Antisemitismusgefahr an die Wand zu malen. Und dies, obwohl sie doch ganz genau wissen, dass die Wurzeln dieses angeblichen Antisemitismus unbestritten in ihren eigenen heiligen Büchern liegen, nämlich in der sogenannten Tora, den 5 Büchern Mose des Alten Testaments und im Talmud. Das ist eine Zusammenfassung der Mishna und der Gemara als Auslegungs- und Anwendungsgebot der mosaischen Gesetze. Abgesehen davon, dass schon die Behauptung von der Auserwähltheit eines bestimmten Volkes und der Verachtung der anderen Völker eine absolut unannehmbare Beleidigung für weit mehr als 99% der Menschheit bedeutet. Abgesehen davon sind viele konkreten Anweisungen im Talmud nichts anderes als kriminelle Vorlagen für verbrecherisches und asoziales Verhalten gegenüber den Nichtjuden, den sogenannten Goyims. Nun will ich mich heute mit diesem heißen Spezialthema gar nicht lange aufhalten, zumal viele dieser schändlichen Aufrufe zu menschenunwürdigen und kriminellen Handlungen immerhin schon rund 2000 Jahre alt sind. Und wir sicher davon ausgehen dürfen, dass die große Mehrheit der Juden heute aus anständigen und ehrlichen Menschen besteht. Eine ganz andere Frage aber ist, wie sieht es um die anderen aus? Wie steht es um jene jüdischen Fundamentalisten, die auch heute noch buchstabengetreu ihre Tora und ihren Talmud so auslegen, als seien sie die Herren der Welt und alle anderen Völker seien überhaupt nur dafür geschaffen, ihnen, den Juden, zu dienen. Im Übrigen aber seien diese Goyims auf eine Stufe mit den Tieren zu stellen oder gar weniger wert als Tiere. Die Frage nach diesen menschenverachtenden Fundamentalisten mosaischen Glaubens wird übrigens auch in Israel seit Jahren heiß diskutiert, weil die aufgeklärten modernen Juden sehr wohl wissen, dass viele Kriege, Bürgerkriege und Revolutionen während der vergangenen 200 Jahre die Handschrift dieser macht- und geldgierigen Kreise tragen. Und dass das, was man heute fälschlicherweise als Antisemitismus bezeichnet, in Wahrheit eine Reaktion der anderen Völker war, doch immer noch ist. Und dass deshalb auch das große Leid vieler Juden, die unbestrittenen Judenverfolgungen und Judenpogrome, letztlich auch hierin begründet lagen. Wir wollen deshalb heute nicht den Fehler früherer Epochen machen und die Juden als solche, beziehungsweise in ihrer Gesamtheit, für alle Übel auf der Welt oder für alles Negative in Deutschland verantwortlich machen. Ebenso wie wir es nicht zulassen werden, dass man im Ausland von den Deutschen spricht, wenn sich ein Deutscher oder eine Gruppe von Deutschen daneben benimmt. Ebenso wollen wir peinlich genau differenzieren zwischen solchen Juden, die sich anständig verhalten, und jenen, die auf Kosten anderer großen Schaden verursachen. Deshalb spreche ich seit vielen Jahren nicht von den Juden, wenn ich auf die letztgenannte Gruppe stoße, sondern für diese Kreise habe ich schon lange eine ganz eigenständige Bezeichnung geprägt. Und das sollten wir alle künftig bei unseren Gesprächen und Äußerungen so auch tun. Alleine schon, um den dummen Antisemitismusvorwurf zu entkräften. Diese meine Bezeichnung versteckt sich hinter der Abkürzung Muguz. Macht- und geldgierige, unersättliche Zionisten. Damit verurteile ich nicht die Zionisten als solches, sondern wie gesagt nur diese macht- und geldgierige, unersättliche Zionisten. Muguz. M-U-G-G-U-Z. Muguz. Diesen Muguz haben die Menschen rund um den Erdball und eben auch ihre eigenen Glaubensbrüder unendlich viel Leid und Elend zu verdanken. Und weil sich unter den von mir in diesem Vortrag beschriebenen und angeprangerten Kapitalisten weit überproportional vertreten zahlreiche Muguz befinden, darum musste ich diese seltsame Gattung des Homo sapiens an dieser Stelle einmal kurz beschreiben. Es hat sich nämlich gezeigt, dass sich während der vergangenen 200 Jahre, eigentlich schon mit der Vorbereitung der Französischen Revolution von 1789 beginnend, das weltweite Geflecht der Muguz-Strategen immer weiter verfestigte. Ganz so, als wollten diese Langzeitplaner mit ihren Aktivitäten einen Beitrag dazu leisten, das Kapitel 11 ihres 5. Buch Mose möglichst rasch, flächendeckend in Erfüllung geht, wo es da heißt, und ihr werdet dann Völker beerben, die größer und stärker sind als ihr. Jede Stätte, welche eure Fußsohle betritt, soll euch zufallen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss es ihnen ja lassen, wie geschickt und erfolgreich diese Strategen quasi in allen wichtigen europäischen Staaten, in den USA, in Kanada, dann mit der kommunistischen Oktoberrevolution von 1917, auch im flächengrößten Land der Erde, der späteren Sowjetunion, bis in die entscheidendsten Schaltzentralen von Politik, Wirtschaft und Massenmedien vordringen konnten. Es würde hier zu weit führen, die einzelnen Stationen dieses Siegeszuges näher zu beschreiben. Aber, um beim Vortragsthema zu bleiben, behaupte ich an dieser Stelle, dass die gesamte Weltpolitik einen völlig anderen Verlauf genommen hätte, wenn die einzelnen Völker in Europa, in Amerika und anderswo sich völlig frei und selbstständig hätten so entwickeln können, wie es ihrer jeweils eigenen Art entsprach und entspricht. Besonders hier in Mitteleuropa, aber auch in den USA und in Kanada, aufgrund der mehrheitlichen ethnischen Herkunft ihrer Bevölkerung, wären völlig andere Rahmenbedingungen in der Wirtschaft und im Finanzwesen entstanden, und es hätte weder den menschenverachtenden Raubtierkapitalismus noch das blutsaugerische Spekulantenunwesen an den Börsen gegeben. Während die Deutschen und andere Mitteleuropäer in Amerika und auch in anderen Regionen der Erde sich als Kolonisatoren mit ihrem Fleiß, mit ihrer Händearbeit und mit ihrem ehrlichen Bemühen um eine gerechte Ordnung überall hohes Ansehen und Respekt erwarben, drängten sich andere Einwanderer ganz auffallend, wo immer es möglich war, ins Geld-, Banken- und Immobiliengeschäft, in Zeitungsverlage und andere Medienbereiche, später besonders in die Filmindustrie, um mit den Mitteln der Massenbeeinflussung nach und nach auch die politische Macht an sich zu reißen. So mussten sich zwangsläufig, gerade auch in den USA, die Spannungen und Reibungspunkte zwischen den nach ausgleichender Gerechtigkeit suchenden und den anderen Charakteren immer mehr zuspitzen. Und je weiter der Einfluss der deutschen Seele dort zurückgedrängt wurde, desto weniger konnten dem raffgierigen System ausbeuterischer Finanzstrategen wirksame ethisch-moralische Schutzschranken entgegengestellt werden. Mit dem Ersten Weltkrieg hatten diese Unersättlichen dann den endgültigen Durchbruch bei der lange angestrebten Machteroberung geschafft. Einige Monate vor dem Ersten Weltkrieg hatten sie bereits die ideale Voraussetzung für die langfristige Absicherung aller ihrer Träume durchgeboxt. Als es ihnen wenige Tage vor Weihnachten 1913 gelungen war, das bisherige Staatsgeldsystem der Vereinigten Staaten von Amerika der Verfügungsgewalt und damit auch der Missbrauchsherrschaft privater Bankiers unter Führung der beiden Hochfinanzgruppen Rothschild und Rockefeller zu unterstellen. Die Gründung dieses sogenannten Federal Reserve Systems in den USA im Jahre 1913 hatte seither nicht nur Auswirkungen auf die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten, sondern sie wirkte und wirkt sich bis zum heutigen Tage tiefgreifend auf die gesamte Weltpolitik aus. Nun will ich ja gar nicht unterstellen, dass alleine die Muckuts es waren, die das kapitalistische System zur eigenen Bereicherung und Machtentfaltung immer weiter perfektionierten. Nein, nach dem Konzept der Habgier- und Zinsstrategen sollen selbstverständlich auch andere mitverdienen. Kluge Köpfe und Menschen mit Einfluss sollen ein möglichst starkes Eigeninteresse an einem grenzüberschreitenden, weltweit verflochtenen, kapitalistisch-plutokratischen Wirtschafts-, Finanz- und Führungssystem haben. Nur so kann man Politiker, Wissenschaftler und Journalisten dafür gewinnen, dass sie unter Hintanstellung von Skrupeln gegenüber dem eigenen Volk die Langzeitpläne internationaler Menschheitsbeglücker unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte anfangs schon darauf hingewiesen, dass unsere Kritik am Kapitalismus sich überhaupt nicht gegen jene richtet, die ihr sauer verdientes Geld unter zeitweisem Verzicht auf gewisse Annehmlichkeiten oder Luxus gewinnträchtig anlegen, im Kreislauf der eigenen Volkswirtschaft belassen, sich und ihren Erben auf diese Weise einen gewissen Wohlstand erarbeiten. Wir haben selbstverständlich auch nichts gegen mittelständische Unternehmer, auch nichts gegen Großunternehmer, wenn sie aufgrund ihrer kreativen Fähigkeiten, ihrer unternehmerischen Weitsicht und dem Fleiß ihrer Arbeiter und Angestellten Reichtum und Einfluss in der Wirtschaft gewinnen. Wir kritisieren nicht einmal, wenn sie Teile ihrer Gewinne auf eigenes Risiko in Aktien anlegen und auf diese Weise die Ökonomik unseres Landes bereichern und beleben. Alles dies ist in einem modernen Staatswesen ganz selbstverständlich und dient dem Allgemeinwohl. Die marxistisch-sozialistisch-kommunistischen Experimente des vergangenen Jahrhunderts als Antwort auf den Kapitalismus sind ja wohl für jeden einsichtigen Menschen inzwischen kläglich gescheitert. Das kommunistische Zwangssystem hat zwar manchem Funktionär zu Macht und Einfluss verholfen, aber die große Mehrheit der Menschen in den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten hat das plötzliche Ende dieser Epoche als eine Befreiung aus unerträglicher Bevormundung begriffen und als eine Wiederbelebung gewaltsam unterdrückter Eigeninitiativen. Daran gibt es heute wohl überhaupt keinen Zweifel mehr. Insofern dürfen wir auch die Frage aufwerfen, was wäre der Menschheit wohl alles erspart geblieben, wenn diese blutige Oktoberrevolution von 1917 damals nicht gelungen wäre? Und weiter dürfen wir dann auch fragen, wie hätten sich wohl Deutschland, Europa und der Rest der Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt, wenn man auf jene gehört hätte, die rechtzeitig auf die großen Gefahren des Kommunismus und die blutrünstige Menschenvernichtungsmaschinerie seiner Funktionäre hingewiesen und vor dieser Weltgefahr Nummer 1 gewarnt hatten. Solche Fragen heute zu stellen, bringt uns allerdings auch schon wieder in Teufelsküche, weil die zurzeit Mächtigen natürlich ganz genau wissen, wer damals in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als einzige politische Kraft die schrecklichen Auswüchse des Kommunismus und damit die große Gefahr für ganz Europa erkannt hatte. Und dass dieselbe Bewegung auch noch ein absolut attraktives Konzept bereithielt, sozusagen einen Mittelweg bzw. einen Ausweg zwischen dem menschenverachtenden Kapitalismus amerikanischer Prägung auf der einen Seite und dem menschenvernichtenden Kommunismus auf der anderen Seite, daran darf man heute natürlich schon gar nicht erinnern. Man könnte nämlich mit etwas Nachdenken ganz schnell erkennen, dass genau dieses neue Konzept der sozialen Volksgemeinschaft der wahre und damit der eigentliche Grund war für die kriegstreiberischen Machenschaften gewisser Kreise in der New Yorker Wall Street, in Washington, in London, in Paris und anderswo. Ich komme in meinem heutigen Vortrag gar nicht daran vorbei, auf diese Kausalität hinzuweisen, weil die erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland nach 1933 in der Tat jene internationalen Machtstrategen auf den Plan rief, die plötzlich ihre Felle davonschwimmen sahen, weil das ausbeuterische Spekulantenunwesen auf Kosten der deutschen Arbeiterschaft quasi über Nacht beendet wurde. Und natürlich ärgerte man sich damals jenseits unserer Landesgrenzen auch darüber, dass die listige Einflussnahme auf auslandshörige Gewerkschaftsfunktionäre plötzlich nicht mehr möglich war, nachdem die alten Gewerkschaften und ihre klassenkämpferischen roten Arbeiterverführer ersetzt waren durch die neu geschaffene Deutsche Arbeitsfront. Die DAF, die Deutsche Arbeitsfront, bot nämlich der Arbeiterschaft in harmonischem Dialog mit Unternehmern und Politikern eine ideale Plattform zur Vertretung ihrer Interessen und dies zu gesamtstaatlichem Nutzen ohne die klassenkämpferischen Parolen marxistischer Aufwiegler und Unruhestifter. Diese Form des Zusammenwirkens von Arbeitervertretern, Unternehmern und Staat zum Vorteil aller war damals übrigens ein auf der ganzen Welt einmaliges, hochbeachtetes und bewundertes Gesellschaftsmodell. Aus Sicht der heutigen pseudodemokratischen Gutmenschen ist allerdings das Erwähnen dieser geschichtlichen Tatsachen schon wieder etwas ganz Schreckliches, ja etwas ganz Gefährliches. Und der Vorwurf, wenn nicht gar die juristische Anklage, man wolle den Nationalsozialismus verherrlichen, steht sofort wieder im Raum. Auf solche durchsichtigen Manöver dürfen wir uns nicht einlassen, weil die volksvergessenen und antideutschen Akteure ihre moralischen Einwände ja nur vorschieben. In Wahrheit aber geht es darum, jeden vernünftigen Vorschlag zur Bekämpfung der kapitalistischen Ausbeuterordnung schon im Keime zu ersticken, weil hinter diesem System ja nach wie vor jene internationalen Abzocker stehen, die kontinuierlich versuchen, sich alle Ressourcen der Erde und auch alle sonstigen Reichtümer der Völker unter den Nagel zu reißen. Alle derzeitigen Parteien im Berliner Reichstag sind offenbar nicht in der Lage, diese Dinge zu durchschauen. Oder, was noch viel schlimmer wäre, sie wissen es vielleicht, aber sie wagen es nicht, diese niederen Beweggründe gewisser Kreise zu diskutieren, weil sie damit ihren Gönnern und Freunden unter der sogenannten Weltelite natürlich auf die Füße treten würden. So versucht das CDU, CSU, SPD, FDP, Grün-Linke Kasperletheater den Eindruck zu vermitteln, die Globalisierung sei ein Fortschritt internationaler Wirtschaftsbeziehungen und man müsse dabei die Formalien nur menschlich gestalten. Ich denke, naiver geht es nicht. Die Globalisierung ist kein Fortschritt, sondern der tiefgreifendste und folgenschwerste Eingriff in Arbeitswelt und Struktur der Völker. Zum Wohle jener Unersättlichen, die einst mit der Erfindung des Zinssystems begannen, später über hinterhältig geschürte Kriege und Bürgerkriege Milliarden scheffelten, weltweit die Devisenmärkte abschöpften und nun zur entscheidenden Phase ihrer angestrebten Weltherrschaft schreiten. Ihr bisheriger Siegeszug zur Selbstbereicherung auf Kosten anderer Völker konnte nur gelingen, weil sich volksvergessene Politiker in vielen Staaten vor den Karren dieser globalistischen Langzeitplaner haben einspannen lassen. Dass sie dabei recht zahlreich mit Orden und anderen Ehrenzeichen, mit Doktorhüten und Dutzfreundschaften aus den einschlägigen Planungszentralen verwöhnt wurden, das lässt sich ganz leicht mit Daten und Namen belegen. So sind sowohl die astronomische Verschuldungspolitik in Deutschland als auch der Ausverkauf staatlicher Einrichtungen und auch der Verkauf lukrativer Großbetriebe an ausländische Großaktionäre überhaupt nur möglich geworden, weil verantwortungslose Politiker im bundesrepublikanischen Restdeutschland in liebedienerischer Einfältigkeit ihren vermeintlichen Freunden, in Wahrheit aber den großkapitalistischen Finanz- und Kulturimperialisten aus Übersee, aus London und aus einem kleinen Atomwaffenstaat am östlichen Mittelmeer Tür und Tor geöffnet haben. Eine besondere Note erhält diese etappenweise Enteignung der Deutschen dadurch, dass die großen und von unseren Politikern so gern gesehenen Investoren weitgehend mit eigentlich wertlosem Falschgeld hier und anderswo ihre spektakulären Einkäufe und Firmenübernahmen tätigen. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang, was Professor Dr. Eberhard Hamer, der langjährige Präsident des Deutschen Mittelstandsinstituts, schreibt. Eine seiner Kernaussagen lautet: Der größte und weitreichendste Wirtschaftsskandal unserer Tage findet zurzeit durch die Manipulation an den Geld- und Währungssystemen statt. Und er beschreibt dann mutig auch die seltsamen Vorgänge von 1913, als einer Weltgaunerelite in den USA der entscheidende Coup gelang, als sie sich im Gesetzgebungsverfahren die Verfügungsgewalt über die US-Währung übertragen ließen. Ich hatte diese Geschichte vorhin schon kurz erwähnt. Abgesehen davon, dass diese skrupellosen Macht- und Geldstrategen dann wenig später wesentlichen Anteil am Kriegseintritt der USA gegen Deutschland im Ersten Weltkrieg hatten, haben diese Herren über die Dollardruckmaschinen in New York dann später ihre übrigens mit äußerst verräterischen Symbolen bestückten Papierscheinchen in einer solchen Vielzahl unter das eigene Volk und unter die Völker rund um den Erdball gestreut, dass es irgendwann der eigenen Regierung Angst und Bange wurde, weil der Staat ja doch, zumindest theoretisch, verpflichtet war, jeden US-Dollar, wenn gewünscht, in Gold umzutauschen. Weil diese Verpflichtung aber längst nicht mehr einzuhalten war, kündigte der damalige US-Präsident Nixon im Jahre 1971 kurzerhand die staatliche Einlösungspflicht. Seither sind die Dollarnoten im Grunde nur noch gedrucktes, legalisiertes Zeitungspapier, das weder durch Staatshaftung noch durch Gold gedeckt ist. Weil aber unter dem politischen und auch militärischen Machtanspruch der USA zum Beispiel alle Erdölgeschäfte der Welt über den Dollar abgewickelt werden müssen, haben sich in der New Yorker Wall Street immense Dollarbestände angehäuft. Um sich einmal eine Größenvorstellung von diesem Sachverhalt zu machen, man könnte auch sagen, von diesem gigantischsten Falschgeldbetrug zu machen. Mehr als 75% aller Geldbestände der Welt bestehen in Dollarwährung. Während die Staatskasse der USA, ähnlich wie bei uns, auch völlig leer geplündert ist, haben dort ganz gewisse Kreise unter den raffinierten Devisenspezialisten Berge von Geld und Aktien gehortet. Und weil diese Devisenspezialisten natürlich ganz genau wissen, dass man das betrügerische System einer ungezügelten und ungedeckten Dollarinvasion nicht unbegrenzt fortsetzen kann. Darum sind sie seit einigen Jahren ganz massiv und auffallend dabei, sich rund um den Erdball Sachwerte in Form von Immobilien und Renditegroßunternehmen unter den Nagel zu reißen. Das wohlgemerkt letztlich mit Hilfe der von ihnen selbst gedruckten, im Grunde mehr oder weniger wertlosen, weil ungedeckten Dollarnoten. Wenn wir dann noch wissen, dass dieselben beutegierigen Finanzakteure seit Jahr und Tag als gerissene Spekulanten unter Ausnutzung des von ihnen beherrschten sogenannten freien Devisenmarktes weltweit Milliarden, ja Billionen scheffelten, und ganze Staatshaushalte in den Bankrott stürzten, dann bekommen wir eine Ahnung vom Ausmaß einer Finanzkatastrophe, die sich jetzt weltweit unausweichlich anbahnt. Übrigens betragen die täglichen Devisengeschäfte per Telefon und Computer rund um den Erdball Geschäfte, die also rein theoretischer Natur sind, und lediglich in Erwartung günstiger Umtausch- und Zuwachsgewinne getätigt werden. Also nicht etwa, um Rechnungen für erhaltene Waren zu bezahlen. Diese rein theoretischen Buchungen betragen mittlerweile ein Vielfaches des gesamten Warenumsatzes rund um den Erdball. Es war mir schon immer schleierhaft, wie sich die Regierungen der etwa 200 Staaten rund um den Erdball auf ein solches Weltwährungs- und Finanzsystem haben festlegen lassen. Hier stehen wir, ich möchte sagen, geschockt vor den modernen Auswüchsen des Kapitalismus, der nicht nur, wie in Zeiten der aufkommenden Industrialisierung, die Arbeiterschaft oder andere Berufsgruppen ausbeutet und ins Verderben führt, sondern ganze Völker und Staaten ruiniert und letztlich ans Gängelband unersättlicher Ausbeuterstrategen zwingt. Mit diesen wenigen Beispielen wird deutlich, dass die politische Entwicklung nach 1945 den Völkern in Europa und auch in fernen Regionen nicht wirkliche Freiheit und Unabhängigkeit gebracht hat, sondern eine scheindemokratische Glitzerwelt, die letztlich ins Verderben, ja in einen systematisch forcierten, kollektiven Selbstmord ganzer Völker führen muss, wenn nicht umgehend die politischen Weichen in eine andere Richtung gestellt werden. Wer heute immer noch nicht begreift, wohin die Reise geht, oder wer aus Rücksichtnahme auf die Mukuts-Ambitionen und auf andere internationale Finanzhaie den eingeschlagenen Globalisierungsweg gutheißt oder unterstützt, der hat in der Politik nichts verloren, weil er das eigene Volk unweigerlich in den Abgrund reißt. Es ist uns Patrioten unbegreiflich, dass die Masse unseres Volkes immer noch mehr oder weniger gleichgültig hinnimmt, wie Deutschland Schritt für Schritt von den gewählten sogenannten Volksvertretern dem Status einer Bananenrepublik näher gebracht wird. Wenn einzelne Politiker nun in einem Anflug von Realitätserkenntnis beklagen, dass immer mehr Firmen im Ausland investieren, dass sie sich dort ansiedeln, wo es billigere Arbeitskräfte gibt, und dass die Firmenbosse rücksichtslos immer mehr Arbeitslose im eigenen Land zurücklassen, dann müssen wir ihnen entgegenhalten, dass dies alles ja überhaupt nur deshalb möglich geworden ist, weil die volksvergessenen Politiker genau dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen haben. Und wir fragen diese Politiker, wart ihr wirklich so naiv zu glauben, dieser Globalisierungsanstoß aus Übersee sei dort aus edlen Motiven geboren worden, um uns Deutschen und den anderen Europäern eine glückliche Zukunft zu bescheren? Deshalb noch einmal, nein und noch einmal nein. Diese raubtierkapitalistische Neuauflage, dieser weltumspannende Wirtschafts-, Finanz- und Kulturimperialismus, wurde in den Gehirnen mächtiger und skrupelloser Langzeitstrategen entworfen, nicht um andere zu beglücken, sondern einzig und alleine, um ihre eigene Macht, deren Reichtum und deren Einfluss rund um den Erdball immer mehr zu vergrößern. Diese scheindemokratischen Globalisten scheren sich einen Dreck um das Wohlergehen anderer Völker, auch wenn sie ständig das Wort Demokratie im Munde führen. Die Steigerung ihrer Aktienwerte ist ihnen tausendmal wichtiger als die Arbeitsplätze und somit auch das Schicksal der arbeitenden Menschen und ihrer Familien. Wir müssen befürchten und können schon heute davon ausgehen, dass jeder weitere Globalisierungsfortschritt, somit auch die Zementierung der Brüsseler EU-Ordnung und die EU-Osterweiterung auf Kosten von zigtausenden, von hunderttausenden und schließlich von Millionen zusätzlicher Arbeitsplätze gehen wird. Spätestens hier sollte eigentlich jeder eigenständig Denkende erkennen, warum wir deutschen Patrioten seit Jahr und Tag so massiv verfolgt und bekämpft werden. Freie Völker, freie Nationen sind nämlich den beutegierigen Internationalisten zwangsläufig ein Dorn im Auge, weil diese sich nicht so leichtfertig von außen manipulieren lassen. Für uns Patrioten ist es das Selbstverständlichste in unserem politischen Streben, dass die Früchte der Arbeit primär den arbeitenden Menschen zugutekommen und nicht etwa irgendwelchen anonymen und volksfremden Börsenspekulanten. Wir meinen, dass eine Volkswirtschaft, somit auch die Banken, die Industrie und Handelsunternehmen, zum Wohle des eigenen Volkes organisiert und geführt werden müssen, weil nur auf diese Weise eine dauerhafte soziale Friedensordnung garantiert werden kann. der heute so übermächtige Einfluss ausländischer Großaktionäre auf unsere Wirtschaft, aber auch auf die Massenmedien, ist eine der Hauptursachen für den allgemeinen sittlich-moralischen und wirtschaftlichen Niedergang in Deutschland. Unserem Land und unserem Volk ist es sehr, sehr teuer zu stehen gekommen, dass im Deutschen Bundestag und in den Länderparlamenten über Jahrzehnte hinweg keine demokratisch-nationale Oppositionspartei als volkstreues Korrektiv wirken konnte. Die allgemeine Schutzfunktion des Staates für seine Bürger wiederherzustellen, wird mit den heutigen Parteien im Berliner Reichstag natürlich nicht möglich sein, weil ja gerade diesen Parteien die Verantwortung für den überall sichtbaren Niedergang zuzuschreiben ist. Als Willensvollstrecker außereuropäischer Mächte haben diese sonderbaren Volksvertreter ihr eigenes Volk, bildlich gesprochen, zur Schlachtbank geführt. Unser so vielfach betrogenes und ausgeplündertes Volk dieser Schlachtbank wieder zu entreißen, bevor es endgültig und ohne Hoffnung auf Wiederbelebung ausgeblutet ist. Das bleibt unsere heilige Aufgabe als deutsche Patrioten. Ein Ende der antivölkischen Zersetzungs- und Ausbeutungspolitik kann in diesem fortgeschrittenen Stadium des Prozesses allerdings wohl nur noch dann erfolgen, wenn in möglichst allen europäischen Staaten die demokratisch volkstreuen, die nationalen Oppositionen stärker und stärker werden, damit in den jeweiligen Parlamenten den Zersetzern und Ausbeutern endlich die Masken von den Gesichtern gerissen werden können. Und dann, mit Hilfe von großen, immer weiter wachsenden Volksbewegungen, ja von klug geführten, unaufhaltsamen, friedlichen Revolutionen nach dem Muster der Volksbewegung beim Niedergang der DDR. Vermutlich nur noch auf diesem Wege werden wir Deutschland und Europa retten können. Europa steht heute vor der Wahl, am Schlepptau der USA, ein seelenloser Krämerladen zum Nutzen macht- und geldgieriger Internationalisten zu werden und im Einheitsbrei einer importierten Mischkultur zu versinken, oder noch einmal alle geistigen Kräfte zum Erhalt seiner in zwei Jahrtausenden gewachsenen Eigenart in Vielfalt zu sammeln. Für Letzteres sich mit ganzer Hingabe einzusetzen, wäre deshalb eine lohnende Aufgabe für uns alle, ganz besonders aber für die junge Generation.